das der König sein? Ist das ein Weg? Ich überleg, ja, ja, nein, nein. Ich schwor mit heiligem Eid, ich schwor bei Gott, heilen will ich das Leid. Doktor, wir brauchen Ihr Mandat. Was soll ich tun, fragt mich die Tat. Sie sind die Wölfe, er das Opfer. Und Sie sagen, tue es für den Staat. Wenn Sie sich entschieden, wird der Staat zufrieden. Und Sie werden der Größte und bald Regierungsrat. Wenn ich mich entschiede, wäre es beruflich nicht dem Staat zuliebe. Diagnose, alle krank, und ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich schwör mit heiligem Eid, ich schwör bei Gott, heilen will ich sein Leid. Ich bin ein Mensch, kein Apparat und Therapie kein Hochverrat. Sie sind die Wölfe, er das Opfer und Sie sagen, tue es für den Staat. Wenn Sie sich entschieden, wird der Staat zufrieden und Sie werden der Größte und bald Regierungsrat. Wenn ich dieses wäre, wär's auch dienlich meiner Arztkarriere.